Wofür ist es Zeit? Zum Zeitpunkt, da du das hörst, ist es schon Mittwoch. Das heißt, dass zum Zeitpunkt, da du das hörst, wir uns schon übermorgen Abend hoffentlich wiedersehen. Oh. Oh. Meine Lippen sind noch ganz entzündet. Ich weiß, das tut jetzt unfassbar viel zur Sache. Aber nun. Ich kann ja auch nicht immer nur wichtige Informationen in den Äther schleudern. Also sei jetzt nochmal erwähnt, dass ich Lippenschmerzen habe und deswegen baldige Beküssung benötige, damit die schneller wieder gesund werden. Ja, heute hat mich ein Liebster angerufen und mich gebeten, nach Kiel zu kommen, quasi. Zwar nicht ganz aus den Gründen, die ich mir erhofft hatte, nämlich brennende Sehnsucht, aber vielleicht hat brennende Sehnsucht ja eine Rolle gespielt. Jedenfalls werde ich nach Kiel kommen und dir deine lustigen Sachen mitbringen und freue mich ganz arg drauf, mit dir in Kiel zu sein. Ob wir ans Meer fahren oder nicht, können wir noch gucken, aber ist auch egal. Wir fahren nach Kiel. Ich fahre nach Kiel. Du bist schon in Kiel. Yay! Heute war ein sehr anstrengender Tag, deswegen ist das wie üblich kein intellektueller Trip hier gerade. Aber ich kann ja trotzdem etwas dichten. Ich bin der Klops. Ich fahre nach Kiel. Ich esse gerne und auch viel. Wenn man mich essen lässt. Doch Essen ist die Pest. Denn Essen macht, Apostroph, mich speckig. War schwer, denn ich bin schleckig. Doch jetzt muss das Fett runter, damit der Klops bleibt munter. Ah, was für ein wunderschönes Gedicht im Paarreim. Ich dichte ja sonst nicht im Paarreim. Aber heute habe ich einfach mal knallhart für dich im Paarreim gedichtet. Ja. Ah, ich bin. Oh, es ist nach 10, das heißt, die Heizung hat aufgehört zu heizen, aber es hat erfreulicherweise auch 20 Grad. Sodass ich nicht der Todesfrühklops sein muss. Ich habe auch gerade Sport gemacht, habe auch ordentlich geschwitzt. Und das werde ich dir sicher alles gleich noch erzählen, wenn wir telefonieren. Denn in weniger als einer Stunde ist es schon wieder Telefontime. Und deswegen beende ich diesen kleinen unterhaltsamen Klopsikast an dieser Stelle. Genieß deinen Mittwoch. Und denk dran, dass hier ein dicker Klops sitzt, der dich sehr liebt. Das bin ich. Bis heute Abend, mein Schatz. Tschüss. A damsel fair, face of Melinda, neath blackened hair. No joy would flicker in her eyes. Brooding sadness came to her eyes. she sacrificed her way.